Das Wort, welches an Jeremia über das ganze Volk Juda im vierten Jahre Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, das ist das erste Jahr Nebukadrezars, des Königs von Babel, erging, dass der Prophet Jeremia zu dem ganzen Volke Juda und zu allen Bewohnern Jerusalems geredet hat, folgendermaßen, vom 13. Jahre Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag, nunmehr 23 Jahre lang, ist das Wort Jahwes an mich ergangen, und habe ich unermüdlich zu euch geredet, aber ihr habt nicht gehört. Dazu hat Jahwe unermüdlich immer wieder alle seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, aber ihr habt nicht gehört, noch neigtet ihr auch nur euer Ohr, um zu hören. Ließ ich euch sagen, kehrt doch um ein jeder von seinem bösen Weg und von euren schlechten Taten, so sollt ihr wohnen bleiben in dem Lande, das Jahwe euch und euren Vätern verliehen hat, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lauft aber nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und euch vor ihnen niederzuwerfen, und reizt mich nicht durch eure Hände Werk zum Zorne, dass ich euch nicht Unheil zufüge, so hörtet ihr doch nicht auf mich, ist der Spruch Jahwes, gerade um mich durch eure Hände Werk zum Zorne zu reizen, zu eurem eigenen Verderben. Darum spricht Jahwe der Heerscharen also, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, so will ich nun alle Völkerschaften des Nordens herbeiholen lassen, ist der Spruch Jahwes, und meinen Knecht Nebukadrezar, den König von Babel, und sie über dieses Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum hereinbrechen lassen und will sie dem Banne preisgeben und zu einem Gegenstande des Entsetzens und Gezisches und ewiger Beschimpfung machen und will aus ihrer Mitte Wonnejubel und Freudenjubel, Bräutigamsjubel und Brautjubel, das Geräusch der Handmühlen und das Licht der Lampen ausdilgen. Dieses ganze Land aber soll zur Wüstenei, zur Einöde werden, und es sollen diese Völker dem Könige von Babel dienstbar sein 70 Jahre lang. Nach Verlauf von vollen 70 Jahren aber will ich am Könige von Babel und an jenem Volke, ist der Spruch Jahwes, ihre Missetat ahnden und an dem Lande der Chaldäer und will es für immer zu Einöden machen. Und ich will an diesem Land alle meine Worte, die ich wider es geredet habe, in Erfüllung gehen lassen, alles in diesem Buche niedergeschriebene, was Jeremia über alle Völker geweissagt hat, denn auch ihnen werden mächtige Völker und gewaltige Könige Knechtschaft auferlegen, und ich will ihnen vergelten nach ihrem Tun und nach dem, wie sie selbst gehandelt haben. Denn also sprach Jahwe, der Gott Israels, zu mir, nimm diesen Becher mit Wein aus meiner Hand und lass von ihm alle die Völker, zu denen ich dich senden werde, trinken, dass sie trinken und schwanken und wahnwitzig werden vor dem Schwerte, das ich mitten unter sie sende. Da nahm ich den Becher aus Jahwes Hand und ließ alle die Völker trinken, zu denen Jahwe mich gesandt hatte, Jerusalem und die Städte Judas, ihre Könige und ihre Obersten, um sie zur Wüstenei, zu einem Gegenstande des Entsetzens, des Gezisches und des Fluchs zu machen, wie es heute der Fall ist, den Pharao, den König von Ägypten, samt seinen Dienern und seinen obersten Beamten und seinem ganzen Volk und das ganze Ereb, ferner alle Könige des Landes Uz und alle Könige des Philisterlands, nämlich Askalon und Gaza und Ekron und den Überrest von Asdod, Edom und Moab und die Ammoniter, dazu alle Könige von Tyrus und alle Könige von Sidon und die Könige der Küsten jenseits des Meers. Dedan und Thema und Bus und alle mit abgestutztem Haarrand und alle Könige Arabiens und alle Könige des Ereb, die in der Wüste wohnen, dazu alle Könige Simris und alle Könige Elams und alle Könige Mediens, dazu alle Könige des Nordens, wie sie einander nahe oder fern liegen, kurz alle Königreiche auf dem Erdboden, der König von Sesach aber soll nach ihnen trinken. Du sollst aber zu ihnen sprechen, so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, trinkt. Dass ihr trunken werdet und speit und hinfallt, ohne wieder aufzustehen, vor dem Schwerte, das ich mitten unter euch sende. Sollten sie sich aber weigern, den Becher aus deiner Hand zu nehmen, um zu trinken, so sage ihnen, so spricht Jahwe der Heerscharen, ihr müsst trinken. Denn fürwahr, bei der Stadt, die nach meinem Namen genannt ist, will ich anheben, Unheil anzurichten, und ihr wolltet leer ausgehen? Ihr sollt nicht leer ausgehen, denn ein Schwert rufe ich auf wider alle Bewohner der Erde. Ist der Spruch Jahwes der Heerscharen. Du aber sollst ihnen alle diese Worte verkünden und zu ihnen sprechen, Jahwe, von der Höhe her brüllt er und von seinem heiligen Wohnsitze lässt er seine Stimme erschallen. Laut brüllt er über seine Aue dahin, stimmt ein Jauchzen an gleich Kältertretern wider alle Bewohner der Erde. Bis ans Ende der Erde dringt das Getöse, denn hadern muss Jahwe mit den Völkern. Er geht ins Gericht mit allem Fleisch, die Frevler gibt er dem Schwerte preis. Ist der Spruch Jahwes. So spricht Jahwe der Herrscharen, fürwahr, Unheil geht aus von einem Volke zum andern, und ein gewaltiger Sturm erhebt sich vom äußersten Rande der Erde her, und die von Jahwe Erschlagenen werden jenes Tags daliegen von einem Ende der Erde bis zum andern. Man wird ihnen nicht die Totenklage halten, noch wird man sie einsammeln und sie begraben, als Mist auf dem Acker sollen sie dienen. Heult, ihr Hirten, und schreit, und wälzt euch im Staub umher, ihr Vornehmsten der Herde. Denn eure Zeit ist da, dass man euch schlachte, und die Zeit eurer Zerstreuung, und ihr sollt hinfallen gleich kostbarem Geschirr. Da gibt's keine Zuflucht mehr für die Hirten, und kein Entrinnen für die Vornehmsten der Herde. Horch! Das Geschrei der Hirten und das Geheul der Vornehmsten der Herde, weil Jahwe ihre Weide verwüstet und die friedlichen Auen vor der Zornglut Jahwes vernichtet worden sind. Gleich einem Löwen hat er sein Dickicht verlassen, ja, zur Einöde ward ihr Land vor dem gewalttätigen Schwert und vor seines Zornes Glut.